Lektion 8. Übung A8. 2. Hören Sie einen Ausschnitt aus dem Kabarettprogramm Euromarketing der Gruppe Die Scheinheiligen. Knützmann! Herr Direktor? Kommen Sie mal her. Frage Knützmann. Wie lange sind Sie jetzt schon als Marketing-Experte für ein vereintes Europa in unserer Agentur beschäftigt? Ein knappes Jahr. Das ist richtig. Können Sie mir sagen, was Sie in dieser Zeit dafür getan haben, den europäischen Gedanken der deutschen Jugend schmackhaft zu machen? Jawohl, Direktor. Gut, dann schießen wir los, aber ein bisschen Dalli-Dalli. Wir haben ja nicht ewig Zeit, nicht? Da gab es zunächst diese Anzeigenserie für Schülerzeitungen Europa braucht dich. Europa braucht dich? Ja. Sagen Sie mal, Knützmann, haben Sie sie noch alle? Wo haben Sie eigentlich Ihr Handwerk gelernt? Europa braucht dich. Wenn wir der deutschen Jugend in diesem fordernden Ton gegenübertreten, dann gehen doch bei denen direkt die Rollladen runter, Knützmann. Das war doch damals Ihre Idee, Herr Direktor. Meine Idee? Ja. Ach so. Ja, machen Sie mal weiter. Kann ja wohl nicht alles gewesen sein, nicht, Knützmann? Ja. Dann gab es diese wunderschönen zweifarbigen Plakate mit Fotos von strukturschwachen Regionen in den neuen Bundesländern, die aus dem EU-Fonds gefördert werden. Mecklenburg-Vorpommern in Schwarz-Weiß, Knützmann. Ich fasse es nicht! Und nicht zu vergessen der Folder mit den Definitionen der wichtigsten Schlüsselbegriffe. Maastricht, Euro, Staatsquote, Neuverschuldung, Bruttoinlandsprodukt. Ja, Schluss jetzt, das reicht. Andere Frage. Haben Sie schon die neuesten Umfrageergebnisse gelesen? Nein, direkt. Nicht? Dann hören Sie mal her. 82% aller deutschen Jugendlichen denken bei Europa in erster Linie an miserables Bier und grenzenlosen Rinderwahnsinn. 79% sorgen sich um die Umwelt und ihren Arbeitsplatz. Knützmann, ich will es hier in aller Deutlichkeit sagen. Die deutsche Jugend hat Angst vor Europa. Und das, hören Sie gut zu. Und das, nachdem sie schon seit Jahren damit beauftragt sind, für europafreundliche Stimmung zu sorgen. Mensch, Knützmann, wenn sich da nicht sehr bald was ändert, dann können Sie demnächst Ihre nächste Kampagne für die Arbeiterwohlfahrt machen. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Direktor.